Freier treibt bis zu Weihnacht in die Wohnbezirke, weil der Schein der Lichterketten dem aus Rotlichtvierteln gleicht. Ey, der Ghetto-Veteran, will ich wissen, wie das Klima in der Hood wird, frag ich meinen Ghetto-Wetterhahn. Yeah, boshafte Weihnachten, es schneit auf die ganze Stadt. G's legen deine Mom im Schein der Weihnachtsbaumlampen flach. Und was wir im Detail mit der Schlampe machen, ist wie Eiszapfen. Es hängt von der Neigung der Kanten ab. Und sollte sie, während sie dick saugt, nerven, sorgen Pimp-Slaps für Ruhe und Gesichtshautschmerzen. Ich schenk ihr Neuwagen zum Trost, lass sie nen Blick drauf werfen. Ja, die Bitch steht auf den Ästen wie Christbaumkerzen. Hey, alles wieder gut, wir gehen bei sternklarem Abend spazieren, sie hält ein brandneuer Nerzmantel warm. Es ist der gönnerhafte Boss mit seinem herzhaften Charme. Er macht dir zum vierten Advent die vierte Herdplatte an, schenkt dir Spülmaschinen-Tabs. Sie freut sich übertrieben krass und springt vor Freude im Dreieck wie bei nem Pyramidenschatz. Bietet mir oralen Sex, ich sag ihr, mach erst Abendessen, denn es ist höchste Eisenbahn wie der Polarexpress. Boshafte Weihnachten, boshafte Weihnachten, Plätzchen in die Fresse, Mäus, boshafte Weihnachten, boshafte Weihnachten, kostbare Weinflaschen. Zum Glück weiß Santa nichts von den Mossad-Geheimakten. Denn wenn ich keinen neuen Maybach krieg, mach ich im Feuer unterm Hintern wie mein Kamin. Ich wünsch dir boshafte Weihnachten, Plätzchen in die Fresse, Mäus, boshafte Weihnachten. Ey, der Boss, down to earth wie ein Sternschnuppenschauer, wenn er Stollen verputzt wie ein Bergtunnelbauer. Du bist sehr zu bedauern in deiner kleinen Baracke, die mehr Baumängel hat als meine Weihnachtstanne. Ich feier mit deiner Mom, erst mit Lebkuchen genascht, lecker, dann ein Winterspaziergang, als uns ein Schneesturm überrascht. Ui. Ich sag, besser wir ziehen Leine wie beim Fallschirm springen, rein in die Teestube, ist es nicht so kalt hier drinnen. Da wird der Mac besorgt wie in einem Apple Store. Doch egal jetzt, weiter im Text, bevor ich den roten Faden verliere, wie Santas Hosenatt beim Passieren meines großen Gartens, wenn ihn mein Dobermann attackiert. Und das Trauma prägt sich bei dem Hurensohn sofort ein, wie Ritzspuren von Schlittschuhen im zugefrorenen Dorfteich. Seitdem rutscht der Kerl trotz kugelrundem Buddy vorsichtshalber lieber immer todesmutig durch den Schornstein. Boshafte Weihnachten, boshafte Weihnachten, Plätzchen in die Fresse, Mäus, boshafte Weihnachten, boshafte Weihnachten, kostbare Weinflaschen. Zum Glück weiß Santa nichts von den Mossad-Geheimakten. Denn wenn ich keinen neuen Maybach krieg, mach ich im Feuer unterm Hintern wie mein Kamin. Ich wünsch dir boshafte Weihnachten, boshafte Weihnachten, Plätzchen in die Fresse, Mäus, boshafte Weihnachten. Das ist Weihnachten 2015 mit Kollege dem Boss. Und wenn ihr auch alle schön bosshaft gewesen seid, dann gibt's auch eventuell ein paar Geschenke. Eventuell. Ah. Der Jonathan kriegt einen Dobermann, Mandy und Lars wollen nur MDMA. André und Rolf kriegen Schlangenleder-Golfsets, die Melanie ne Tellermine. Der Gustav ne Schusswaffe und was ist mit Patze? Der kriegt ein paar in die Fratze. Yeah.